Guten Morgen, guten Morgen, Leute. We are back live. Wir sind wieder zurück beim Live. People enjoy their lives while we have them. Leute, genießt die Lives, solange wir sie haben. Because the rest of the year I have a lot of traveling to do. Denn im restlichen Jahr muss ich sehr viel reisen. So I can already tell you there will be very few lives. Deshalb kann ich euch bereits jetzt sagen, dass es nur sehr wenige Lives geben wird. So enjoy them while we have them. Also genießt sie, solange wir sie haben. Good to see you all back again. Gut, euch alle wieder zu sehen. It's such an honor to serve you. Es ist so eine Ehre, euch zu dienen. Wir warten noch eine Minute, bis die Leute reinkommen und dann fangen wir an. Es ist kalt in Sao Paulo. Wirklich kalt. Ich weiß, für Europäer ist es seltsam, wenn wir sagen, es ist kalt. Aber es ist sehr kalt. Meine Debbie leidet sehr. But soon we'll be in hot Teresina. Aber schon bald werden wir im heißen Teresina sein. There will be no more cold. Dort wird es keine Kälte mehr geben. But we are fine, we're missionaries. Aber uns geht's gut, wir sind Missionare. We can live in any circumstance at any time. Wir können in allen Umständen leben, zu jeder Zeit. All right. Okay. For those who are listening and who are from the German-speaking world. Okay, für diejenigen, die zuhören und aus der deutschsprachigen Welt sind, in, the very last weekend of September, am allerletzten Wochenende im September, am 29. September bis 1. Oktober, werde ich in der Schweiz sein. We'll do a three-day conference there. Wir werden dort eine dreitägige Konferenz machen. That same week on Monday evening and Tuesday I will be in Germany. Und in derselben Woche am Montagabend und Dienstag werde ich in Deutschland sein. Ich werde in Liechtenstein sein. And then in the weekend after Switzerland. Und an dem Wochenende nach der Schweiz werde ich in Tschechien sein. Wir machen eine dreitägige Konferenz in Tschechien. Also es ist viel los, ihr Leute in Europa. Macht euch bereit. Viele gute Dinge werden geschehen. This morning I was meditating on Hebrews 13 again. Heute Morgen habe ich nochmal über Hebräer 13 meditiert. Look, Hebrews 13, verse 8 is one of the very famous verses that most Christians know. Hebräer 13, 8 ist einer der bekanntesten Verse, den die meisten Christen kennen. And I've known this verse since I was a little child. Und ich kenne diesen Vers, seit ich ein kleines Kind war. It's a verse that's very powerful. Es ist ein Vers, der sehr kraftvoll ist. Yet it's a verse that's very little believed. Aber sehr wenig geglaubt wird. And I'm going to use a passion because that's what I read this morning in my devotional. Ich werde die Passion verwenden, weil ich sie heute Morgen in meiner Andacht benutzt habe. Look what it says here. Schau, was hier steht. Jesus, the anointed one, is always the same. Jesus, der Gesalbte, ist immer derselbe. Yesterday, today and forever. Gestern, heute und für immer. Now, this short statement has a lot of truth and power in it. Diese kurze Aussage hat eine Menge Wahrheit und Kraft in sich. Just the first two words already have a lot of power. Allein die ersten zwei Worte haben viel Kraft in sich. Jesus, the anointed one. Jesus, der Gesalbte. You know, in the original it says Jesus Christ, which Christ means the anointed one. Im Urtext heißt es Jesus Christus und Christus bedeutet der Gesalbte. So, let's think a little bit about Jesus, the anointed one. Denken wir ein bisschen über Jesus, den Gesalbten, nach. Do you know, if Jesus is the anointed one, wenn Jesus der Gesalbte ist, anointed by God himself, gesalbt von Gott selbst, then we need to stop to think about this. Dann müssen wir aufhören, über Folgendes nachzudenken. If Jesus is the anointed one, why do you need a man that's anointed? Wenn Jesus der Gesalbte ist, warum brauchst du dann einen Menschen, der gesalbt ist? Hast du darüber schon einmal nachgedacht? Warum salben wir Menschen zum Dienst? Wo ist diese Tradition in die Gemeinden hineingekommen? very challenging, and I've been thinking about it for many, many days. Ich werde nun etwas sagen, das sehr herausfordernd ist, und ich denke seit vielen Tagen darüber nach. I think I've ever even talked to Daniel about this. Ich denke, dass ich noch nicht mal mit Daniel darüber gesprochen habe. Few years I've been thinking about this. Eigentlich denke ich seit einigen Jahren darüber nach. The last days I've been intensely thinking about it. Aber in den letzten Tagen habe ich intensiv darüber nachgedacht. And the only person I shared this with was Debbie. Und die einzige Person, mit der ich das geteilt habe, war Debbie. Look, we have a school, it's called the School of the Prophetic and Supernatural. Schau, wir haben eine Schule, die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen heißt. It's one of the great passions. Was eine meiner großen Leidenschaften ist. Besides Brazilian Kids Care, which is my even greater passion. Neben Brazilian Kids Care, was meine noch größere Leidenschaft ist. So, look, at the school we teach a lot of things. Also schau, in der Schule lehren wir viele Dinge. Accessing heaven, angels, the prophetic, the supernatural. Wir lehren über Zugriff auf den Himmel, Engel, das Prophetische, das Übernatürliche. But I don't teach about the gift of the Spirit. Aber ich lehre nicht über die Gaben des Geistes. 1 Corinthians chapter 12, it talks about what we call the nine gifts of the Spirit. 1. Korinther 12 spricht über das, was wir die neun Gaben des Geistes nennen. Gift of miracles, gift of faith, gift of healings, all these gifts. Gaben der Wunder, des Glaubens, der Heilung, alle diese Gaben. It's not part of the curriculum. Es ist nicht Teil des Lehrplans. A lot of people have actually asked me to teach about these gifts. Viele Menschen haben mich sogar gebeten, über diese Gaben zu lehren. I never have. Und ich habe das nie getan. Every time I think about it, I have this kind of thing. Something is wrong. Denn jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, habe ich dieses Gefühl, etwas stimmt nicht. Something is wrong if we emphasize the gifts and live by the gifts. Etwas stimmt nicht, wenn wir die Gaben betonen und aus den Gaben leben. Isn't that a strange thought? Ist das nicht ein seltsamer Gedanke? Here is why I always had this inhibition to put emphasis on that passage of this Bible. Ich denke, dies ist der Grund, warum ich immer Hemmungen hatte, diesen Abschnitt in der Bibel zu betonen. Does the New Testament teach that we should live by the gifts of the Spirit? Lehrt das Neue Testament, dass wir aus den Gaben des Geistes leben sollen? No. Nein. Think about this. Denk darüber nach. Peter never taught it. Petrus lehrte es nie. John never taught it. Johannes lehrte es nie. James never taught it. Jakobus lehrte es nie. And Paul never taught it. He only talked to it about it to the Corinthians. Und Paulus lehrte es nie, sondern er sprach nur mit den Korinthern darüber. Which was the most carnal church in the New Testament. Und das war die fleischlichste Gemeinde im Neuen Testament. It was the church to Corinth. Das war die Gemeinde in Korinth. So the carnal church needs the gift. The mature church walks in the reality of who we are in Christ. Die fleischliche Gemeinde braucht die Gaben. Die reife Gemeinde wandelt in der Realität dessen, wer wir in Christus sind. Think about this. Denk darüber nach. So, I think the reason why I've always had this little inhibition to teach that is because I don't want carnal people, I want mature people. Ich denke, der Grund, warum ich immer diese kleine Hemmung hatte, dies zu lehren, ist, dass ich keine fleischlichen Personen will. Ich will reife Personen. Denk darüber nach. I believe that the gifts were in the church of Corinth because they were so carnal they didn't know who they were in Christ. Ich glaube, dass die Gaben in der Gemeinde in Korinth waren, weil sie so fleischlich waren, dass sie nicht wussten, wer sie in Christus waren. So it was the Holy Spirit helping carnal people to access the goodness of God. Es war also der Heilige Geist, der fleischlichen Menschen half, auf die Güte Gottes zuzugreifen. But is that really the way God wants us to live? Aber ist das wirklich der Weg, wie Gott möchte, dass wir leben? Ich denke nicht. I really don't think God wants us to live by the nine gifts or nine expressions of the Holy Spirit. Ich denke wirklich nicht, dass Gott möchte, dass wir durch die neun Gaben oder Ausdrucksweisen des Heiligen Geistes leben. Look. Schau. What would happen if instead of trying to live by the nine gifts of the Holy Spirit, we would live by Jesus, the Anointed One in us? Okay. Was würde passieren, wenn wir, anstatt zu versuchen, durch die neuen Gaben des Heiligen Geistes zu leben, wir durch Jesus, den Gesalbten in uns, leben würden? Suddenly we don't need a move of the Spirit. We become the move of the Spirit. Plötzlich brauchen wir keine Bewegung des Geistes mehr. Wir werden die Bewegung des Geistes. It's quite a thought, isn't it? Das ist ein interessanter Gedanke, nicht wahr? Look at this. Schau dir das an. Wenn du wirklich überlegst, was die ganze Lehre des Neuen Testaments ist, insbesondere von Paulus, ist das ganz einfach. Es ist Jesus, der Gesalbte. Alles geht um Jesus. Jesus in mir, ich in Jesus. Jesus, das vollbrachte Werk. Jesus, der sich nie ändert. It's all Jesus, the anointed one. Alles ist Jesus, der Gesalbte. But if you don't learn to walk in this maturity in who we are in Jesus Christ. Aber wenn wir nicht lernen, in dieser Reife zu leben, wer wir in Jesus Christus sind, sondern als fleischliche Christen leben, was machen wir dann? Wir jagen den Gaben nach. Wir jagen den Propheten nach. Wir jagen den Mann Gottes nach. Wir jagen den gesalbten Menschen nach. Und das war die Leidenschaft von Paulus, dass dies aufhört. Ask myself the question, why does Paul never teach about these gifts to the Ephesians, to the Philippians, to the Colossians, to the Hebrews? Denn ich habe mir schon oft die Frage gestellt, warum lehrte Paulus nie über diese Gaben zu den Ephesern, zu den Philippern, zu den Kolossern, zu den Hebräern? Why does he only address it to the carnal Christians? Warum wendet er sich damit nur an die fleischlichen Christen? Jesus, the anointed one, is what we need to learn to live with and live by. Jesus, der Gesalbte, das ist, was wir lernen müssen, mit ihm und von ihm zu leben. Do you know, if you really think about this thought. Weißt du, wenn du wirklich über diesen Gedanken nachdenkst. I'm thinking of recording maybe some YouTube videos about this. Ich überlege, ein paar YouTube-Videos darüber aufzuzeichnen. I'm still thinking. Ich denke noch darüber nach. But this. Maybe it was last week. Time goes too quick. Aber diese Woche oder vielleicht war es auch letzte Woche, die Zeit vergeht zu schnell. I don't even remember what I was doing. Ich weiß nicht mal, was ich getan habe. But suddenly a thought gripped me. Aber plötzlich packte mich ein Gedanke. Wenn du lernst, dein christliches Leben natürlich zu leben, einfach natürlich in der Verbindung mit Jesus zu leben. Throughout your ordinary, normal day, thoughts will come to you and you will quickly discern that's the Lord. Werden Gedanken mitten in deinem normalen Tag zu dir kommen und du wirst schnell erkennen, das ist der Herr. So, this thought came to me. Dieser Gedanke kam zu mir. A lot of Christians have been hurt by two things. Viele Christen wurden von zwei Dingen verletzt. Misinterpretation of the Bible. Fehlinterpretation der Bibel. And misapplication of the Bible. Und Fehlanwendung der Bibel. Isn't it an incredible thought? Ist das nicht ein erstaunlicher Gedanke? Als dieser Gedanke zu mir kam, ignorierte ich einfach jeden um mich herum. Und ich führe den ganzen Tag lang viele innerliche Gespräche. Es gibt äußerliche Gespräche, innerliche, alles ist miteinander vermischt. So I was having this internal conversation. Ich hatte also dieses innerliche Gespräch. This sounds so incredible. This has to be you. Ja, das hört sich so fantastisch an. Das musst du sein. A lot of people have been, a lot of Christians have been hurt by misinterpretation and misapplication of the Bible. Viele Christen wurden von zwei Dingen verletzt, durch Fehlinterpretation und Fehlanwendung der Bibel. Think what happened. The Crusaders, they had the Bible and the sword in each hand. Überleg, was bei den Kreuzfahrern passierte. Sie hatten die Bibel und das Schwert je in einer Hand. Killing. Sie töteten Menschen in the name of God. Im Namen Gottes. Now, we condemn what happened in the crusade. Wir verdammen, was bei den Kreuzfahrern passiert ist. But in reality, the crusades are continuing until today. Aber in Wirklichkeit passieren bis heute solche Kreuzfahrten. We take the sword of the word of God and we kill our Christian brothers with it because we've misinterpreted it. Wir nehmen das Schwert des Wortes Gottes und töten unsere christlichen Brüder damit, weil wir es fehlinterpretieren. So I've been thinking, how do you even misinterpret anything in the Bible? Ich überlegte, wie fehlinterpretiert man überhaupt etwas in der Bibel? And then I was thinking this. Und dann dachte ich dies. Jesus Christ is the only right interpretation of anything written in the Bible. Jesus Christus ist die einzig richtige Interpretation von allem, was in der Bibel geschrieben ist. Alles weist auf Jesus hin. So if anything is misinterpreted, meaning Jesus is not the center of it, then you've obviously interpreted it wrong. Wenn irgendetwas fehlinterpretiert wird, das heißt, wenn Jesus nicht das Zentrum ist, dann hast du es offensichtlich falsch interpretiert. Jesus is the word that became flesh. Jesus ist das Wort, das Fleisch wurde. Jesus is in Genesis and he's all the way through Revelation. Jesus ist in 1. Mose und er ist dort bis zur Offenbarung. So what would happen if every time we try to interpret something in the Bible, we would ask this question. Was würde passieren, wenn wir jedes Mal, wenn wir versuchen, etwas in der Bibel zu interpretieren, folgende Frage stellen? Does this fit into what Jesus did for me through his finished work. Passt dies in das, was Jesus für mich durch sein vollbrachtes Werk getan hat? Or do I have to add some work, some sweat, some tears to make this happen? Oder muss ich ein paar Werke, ein bisschen Schweiß und Tränen hinzufügen, damit es passiert? It's really a simple question. Das ist eine ganz einfache Frage. Wenn es bei allem in der Bibel um Jesus geht, dann darf ich nichts außerhalb von Jesus interpretieren. Und was ist die einzige richtige Anwendung? Die einzige richtige Anwendung ist Liebe. Denn Gott ist Liebe und Jesus ist der Ausdruck von Gott. Wenn jeder Christ die Bibel durch Jesus und sein vollbrachtes Werk interpretieren würde, und wenn jeder Christ die Bibel nur in perfekter Agape-Liebe anwenden würde, würde kein Christ mehr verletzt werden. Ist das nicht ein herrlicher Gedanke? Wir müssen also lernen, alles in Liebe anzuwenden, was wir denken, in der Bibel verstanden zu haben. See, if anything in the Bible doesn't cause me to love God more, be more loved by God, actually feel more loved by God, and love others more, I've messed up. Wenn irgendetwas in der Bibel mich nicht dazu bringt, Gott mehr zu lieben, mehr von Gott geliebt zu werden, eigentlich mich mehr geliebt zu fühlen von Gott und andere mehr zu lieben, habe ich es vermasselt. Deshalb gebe ich dir heute wieder eine kleine Hausaufgabe. Here is your homework. Hier ist deine Hausaufgabe. You're going to start to consciously think about many things in the Bible that you read and believe. Du fängst an, bewusst über viele Dinge in der Bibel nachzudenken, die du liest und glaubst. And you ask this question. Und du stellst diese Frage. Does this fit into the perfect and the finished work of Jesus Christ? Passt das in das perfekte und vollbrachte Werk von Jesus Christus? Or does it depend on my effort? Oder hängt es von meiner Anstrengung ab? So, whatever I read, do I have to make it happen, or did Jesus already make it happen? Was immer ich lese, muss ich es tun, oder hat Jesus es bereits getan? If Jesus made it happen, then I've understood it right. So, wenn Jesus es getan hat, dann habe ich es richtig verstanden. If I have to make it happen, well then obviously I haven't understood this right. Wenn ich es tun muss, dann habe ich es offensichtlich nicht richtig verstanden. So, ask yourself consciously this question when you read the Bible. Stell dir ständig diese Frage, wenn du die Bibel liest. And about some things that you actually believe about the Bible. Und über ein paar Dinge, die du tatsächlich aus der Bibel glaubst. And then the second question you ask yourself. Yes, sir. Und die zweite Frage, die du dir stellst. Everything in the Bible, do I apply it in perfect love? Wende ich alles in der Bibel in perfekter Liebe an? Meaning, I am totally unconditional love. Catches it. Das heißt, ich bin total bedingungslos geliebt. This what I've just read here and this revelation causes me to feel more loved by God and to love God more and love others more. Das, was ich gerade gelesen habe und diese Offenbarung führt dazu, dass ich mich mehr von Gott geliebt fühle und dass ich Gott mehr liebe und andere mehr liebe. Ask these two questions. Make this a conscious part of your life. Stell dir diese zwei Fragen. Mach dies zu einem konstanten Teil deines Lebens. We're talking about verse 8 and we've only talked about the first word. Wir haben über Vers 8 gesprochen und wir haben nur über die ersten Worte gesprochen. Jesus Christ, Jesus the anointed. Jesus Christus, Jesus der Gesalbte. Now look. If Jesus is the anointed one, which the Bible says he is. Schau, wenn Jesus der Gesalbte ist und die Bibel sagt, er ist das. The question is, what does even mean the anointed one? Was bedeutet dann überhaupt der Gesalbte? Well, we know that the anointing in the Old Testament it meant to be specially separated and chosen for a specific purpose. Ja, wir wissen, dass die Salbung im Alten Testament bedeutete, besonders ausgesondert und auserwählt zu sein für einen bestimmten Zweck. Anoint certain objects. Sie mussten sogar bestimmte Objekte salben. That means they were now separated for a specific purpose. Das heißt, sie waren nun abgesondert für einen bestimmten Zweck. They anointed the king for the purpose of ruling the people. Sie salbten den König für den Zweck, das Volk zu regieren. They anointed priests. Sie salbten Priester for a specific job. Für eine bestimmte Tätigkeit. So, what is the whole point of Jesus being anointed? Was ist der Sinn davon, dass Jesus gesalbt ist? You know, the best way to really understand it is ask Jesus himself. Die beste Möglichkeit, das zu verstehen, ist, frag Jesus selbst. So, Jesus, when you're the anointed one, what does it mean? Jesus, wenn du der Gesalbte bist, was bedeutet das? Here's what Jesus is going to tell you. Hier ist, was Jesus dir sagen wird. That's a simple question to answer. Das ist eine einfach zu beantwortende Frage. Oh, really? already myself talked about this in Luke chapter 4. Ich habe bereits selbst darüber in Lukas 4 gesprochen. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. Remember when he came out of the wilderness in Luke 4? Erinnerst du dich, wie er aus der Wüste herauskam in Lukas 4? Into the synagogue to start to take the scrolls and preach. Und in die Synagoge ging, wo er die Schriftrolle nahm und anfing zu predigen? What did he preach? Was predigte er? The Spirit of the Lord is upon me and he has anointed me. Der Geist des Herrn ist auf mir und er hat mich gesalbt. And that anointing has never left Jesus. Und diese Salbung hat Jesus nie verlassen. Not only has it never left Jesus, it has been literally imputed to you. Sie hat ihn nicht nur nie verlassen, sie wurde dir buchstäblich übertragen. I will show this to you. Und ich werde dir das zeigen. Jesus hat also gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir und er hat mich gesalbt. So, what was Jesus anointed for? Wozu war Jesus gesalbt? To bring the good news to the poor. Um die gute Nachricht zu den Armen zu bringen. Poverty is over, people. I have come and I'm anointed. Break poverty. Armut ist vorbei, Leute. Ich bin gekommen und bin gesalbt, um Armut zu brechen. You know, for poor, it's not good news that one day they will go to heaven. Für Arme ist es keine gute Nachricht, dass sie eines Tages in den Himmel gehen werden. When Jesus was out there in John chapter 6, als Jesus unterwegs war in Johannes 6, and there were multitudes that were hungry, da waren Massen, die hungrig waren. He didn't say, I have good news for you hungry people. Soon you're gonna die and you'll be in heaven forever. Da sagt er nicht, ich habe gute Nachrichten für euch hungrige Menschen. Bald werdet ihr sterben und ihr werdet im Himmel sein für immer. No, Jesus gave them food. No. Nein, Jesus gab ihnen Essen. You see, Jesus and God are very practical. Jesus und Gott sind sehr praktisch. Salvation includes the whole human being, physical, mentally, spiritual. Errettung umfasst den ganzen Menschen, körperlich, mental, geistlich. So Jesus has been the anointed one in order to destroy poverty. Jesus war also der Gesalbte, um Armut zu zerstören. And to bring good news that not only here on earth can you have an abundant life, but it will start here and continue forever. Und um die gute Nachricht zu bringen, dass du nicht nur hier auf der Erde ein überfließendes Leben haben kannst, sondern es wird hier anfangen und in alle Ewigkeiten fortsetzen. Jesus war gesalbt, um speziell das Elend eines Lebens zu beenden, das nur auf sich selbst fokussiert ist. Denk darüber nach. Wenn du deinen Wohlstand oder Erfolg hinterherjagen musst, ist das erbärmlich. Wenn er durch Jesus, den Gesalbten, kommt, ist das Ruhe. Ist das nicht fantastisch? Jesus kam also, um für dich zu sorgen. Er kam, um für dein überfließendes Leben zu sorgen. Es beginnt in dem Moment, in dem er in dein Leben kommt und es wird nie, nie, nie aufhören. Wenn du den Zweck verstehst, für den er gesalbt wurde, verstehst du, dass es im Leben nur um die Ewigkeit geht, aber sie beginnt schon jetzt. See, eternity doesn't start when life on earth is over. Eternity starts when Jesus comes into your life. Die Ewigkeit beginnt nicht, wenn das Leben auf der Erde vorbei ist. Die Ewigkeit beginnt, wenn Jesus in dein Leben kommt. Denk darüber nach. Er ist derjenige, der gesalbt wurde, um dir dieses überfließende Leben zu bringen. Und es beginnt in dem Moment, wenn er in dein Leben kommt und du es im Glauben ergreifst. Er war nicht nur gesalbt, um das zu tun, sondern auch, um das Joch der Gefangenen zu brechen. Die Augen der Blinden zu öffnen. Die Kranken zu heilen. Und um uns freizusetzen von dieser schrecklichen Sklaverei. Und um dieses fantastische Jubeljahr zu verkünden, das bedeutet Folgendes. All deine Schulden sind ausgelöscht. Jesus wurde also gesalbt für einen einfachen, bestimmten Zweck, um dir ein fantastisches Leben zu geben. Wie wenige von uns leben so ein überfließendes Leben. And I tell you what, If you keep chasing gifts and people, you will miss the abundant life that Jesus came for. Wenn du weiterhin Gaben und Menschen hinterherjagst, wirst du das überfließende Leben verpassen, für das Jesus gekommen ist. Because all of that that your heart desires is in the anointed one. It's not outside of him. Denn all das, wonach sich dein Herz sehnt, ist in dem Gesalbten. Es ist nicht außerhalb von ihm. So if it's all in Jesus, why do we chase it everywhere else? Wenn es alles in Jesus ist, warum jagen wir ihm überall sonst hinterher? Why do we spend so much time and energy to find this abundant life? Warum verwenden wir so viel Zeit und Energie darauf, dieses überfließende Leben zu finden? When it can only be found in the anointed one, which is Jesus. Wenn es nur in dem Gesalbten zu finden ist, und der ist Jesus. So think about it. Denk darüber nach. Once you understand that he is the anointed one, that means he is all I need. Wenn du verstehst, dass er der Gesalbte ist, das heißt, er ist alles, was ich brauche. And with him, I have everything else. Und mit ihm habe ich alles andere. And even the context, you know, remember last Wednesday? Und selbst im Kontext, erinnerst du dich an vorletzten Mittwoch? Don't be obsessed with money. He will never leave you, never forsake you. Sei nicht besessen von Geld. Er wird dich nie verlassen oder im Stich lassen. If the anointed one remains stable, why do you have to worry about one more thing? Wenn der Gesalbte stabil bleibt, warum musst du dir noch um irgendetwas Sorgen machen? Why do you believe there are still people who are the anointed one? Warum glaubst du, dass es immer noch Menschen sind, die die Gesalbten sind? Jesus is the one and he is all you need. Jesus ist der eine und er ist alles, was du brauchst. Now, look what the Hebrew, the writer of the Hebrew is telling us. Schau, was der Schreiber des Hebräerbriefs uns hier sagt. He's always the same. Er ist immer derselbe. Now, in the Greek, that's what it actually means. Im Griechischen ist das tatsächlich gemeint. But from the Aramaic, we could actually say, Jesus Christ, the anointed one, he is the fulfillment of yesterday, today, and forever, of future. Doch aus dem Aramäischen könnten wir auch sagen, Jesus, der Gesalbte, er ist die Erfüllung von gestern, heute und für immer, der Zukunft. So I understand that from Aramaic originals you could say that, but I think the Greek is more reliable. Ich verstehe, dass man das aus den aramäischen Originalen ableiten kann, aber ich denke, der griechische Text ist zuverlässiger. So here is what I believe what the author is telling us. Hier ist das, was ich glaube, dass der Autor uns sagt. That in the past it was all about Jesus. Dass es in der Vergangenheit nur um Jesus ging. Today everything is about Jesus. Heute geht es nur um Jesus. And for all eternity it will all be about Jesus. Und in aller Ewigkeit wird es nur um Jesus gehen. This will never change, neither will he ever change. Das wird sich nie ändern und auch er wird sich nicht ändern. Look, schau. If Jesus will never change, wenn Jesus sich nie ändern wird, why would he not desire you to be healed if he desired you to be healed when he walked the earth? Warum sollte er sich dann nicht danach sehnen, dass du geheilt bist, obwohl er sich danach sehnte, dass du geheilt bist, als er auf der Erde wandelte? Denk mal. He walked the earth healing the sick. Er wandelte auf der Erde und heilte die Kranken. Dazu wurde er gesalbt. Apostelgeschichte 10,38. Gott salbte Jesus von Nazareth, der umherzog und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Ich habe gehört, wie Menschen sagen, Mann, wäre das nicht wunderbar, zu der Zeit gelebt zu haben, als Jesus auf der Erde lebte? They go to Israel to walk where Jesus walked. Sie gehen nach Israel, um dort zu gehen, wo Jesus ging. You know, I've never really liked that. Ich mochte das eigentlich nie. Because why would I want to live 2000 years ago where they didn't even have toilets to flush? Denn warum sollte ich vor 2000 Jahren leben wollen, als sie noch nicht einmal Toiletten mit Spülung hatten? You know, they didn't have cars to get anywhere. Sie hatten keine Autos, um sich fortzubewegen. You had to put your wife away when she had a period because she was unclean. Man musste seine Frau wegsperren, wenn sie ihre Periode hatte, weil sie unrein war. People have such a nostalgic idea about Jesus walking the earth. Die Leute haben so eine nostalgische Vorstellung davon, dass Jesus auf der Erde wandelte. I tell you what, Jesus living in me is much more beautiful than dreaming about being with Jesus physically 2000 years ago in Jerusalem. Ich sage dir etwas, Jesus, der in mir lebt, ist viel schöner als davon zu träumen, mit Jesus physisch zusammen zu sein, der vor 2000 Jahren in Jerusalem gelebt hat. I've been to it. Ich war in Israel. Well, I'm planning to go again. Und ich plane wieder dorthin zu fahren. Only because I love people, so I'm going for other people, not for myself. Nur weil ich Menschen liebe, deshalb gehe ich für andere Menschen, nicht für mich selbst. The first time I went, you know, everybody said, ah, Jesus walked here, Jesus walked there, Jesus. I thought, Really? Das erste Mal, als ich dort war, sagte jeder, oh, Jesus ging hier, er ging dort. Ich dachte, wirklich? Everything here full of religion? Ich meine, alles hier ist voller Religion. Jesus got baptized right here, and now they charge me $20, so I can baptize here too? Jesus wurde genau hier getauft und jetzt verlangen sie $20 von mir, dass ich hier auch getauft werden kann? Das ist wie, nein. Du kannst hingehen, wo du willst, aber ich gehe lieber auf eine Kreuzfahrt mit meinem besten und engsten Freund. Das ist nur meine Meinung. Wenn dir Israel gefällt, kannst du dorthin gehen, ein Jahr lang, wenn du willst. Aber selbst beim ersten Mal, als ich dorthin ging, und das war vor mehr als 30 Jahren, selbst damals hatte ich das Gefühl, Jesus ist in mir. Das ist alles, worum es im Leben geht. Christianity is not walking on the same earth that Jesus walked, because that earth doesn't exist anymore anyhow. It's a different dirt today. Das Christentum bedeutet nicht, auf derselben Erde zu wandeln, auf der Jesus wandelte, denn diese Erde existiert sowieso nicht mehr. Es ist ein anderer Dreck. Christianity was always Christ in me. Das Christentum war immer Christus in mir. It was never about anything external. It was always about something internal. Es ging nie um etwas Äußerliches. Es ging immer um etwas Inneres. So the Jesus who's always been the anointed one now lives out his anointing inside of me and through me. Der Jesus, der schon immer der Gesalbte war, lebt nun seine Salbung in mir und durch mich aus. So I don't need to go to a place to connect with the anointed one. The only place I need to go is into my heart. Ich muss also nicht zu einem Ort gehen, um mit dem Gesalbten verbunden zu sein. Der einzige Ort, an den ich gehen muss, ist mein Herz. So, what, can you dream with me a little bit? Kannst du ein bisschen mit mir träumen? Let's dream a little bit. Lass uns ein bisschen träumen. What would happen if you, who are listening to this, was würde passieren, wenn du, der du das hörst, would actually believe, tatsächlich glauben würdest, that the Jesus yesterday who walked the earth 2000 years ago, dass der Jesus gestern, der vor 2000 Jahren auf der Erde wandelte, is the exact same Jesus today. The only difference is today he's walking it out through you. Genau derselbe Jesus heute ist. Der einzige Unterschied ist, dass er sich durch dich auslebt. Now the anointed one inhabits you. Nun wohnt der Gesalbte in dir. That means wherever you go. Das heißt, wo immer du hingehst, geht er hin. Das heißt, wenn deine Hand die Kranken berührt, berührt er die Kranken. Das heißt, wenn du jemanden umarmst, umarmt Jesus jemanden. Das heißt, wenn du jemandem in die Augen schaust und sagst, ich liebe dich, dann sagt Jesus, ich liebe dich. Many Christians live with this idea that there was a Jesus 2000 years ago, there is a Jesus today, and there will be another Jesus in the future. Viele Christen leben mit der Vorstellung, es gab einen Jesus vor 2000 Jahren, es gibt einen Jesus heute und es wird ein weiterer Jesus in der Zukunft sein. Think about it. Denk darüber nach. There was a Jesus walking the earth, there's a Jesus today sitting at the right hand of the Father in heaven. And then there will be a Jesus that we will marry one day. Es gab einen Jesus, der auf der Erde wandelte. Es gibt heute einen Jesus, der zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt. Und dann wird es einen Jesus geben, den wir eines Tages heiraten werden. Paulus sagt uns, Leute, das stimmt nicht. Das ist ein Denken des alten Bundes. So if you read of the context, he says exactly, stop. Wenn du den Kontext liest, sagt er genau das. Hört auf, so zu denken. There are not three Jesuses, people. There's only one. Es gibt keine drei Jesus. Leute, es gibt nur einen. Der eine, der auf der Erde wandelte, wandelt immer noch auf der Erde heute. Ist das nicht ein verrückter Gedanke? The same Jesus that walked the earth 2000 years ago walked into my studio today when Daniel walked in. Derselbe Jesus, der vor 2000 Jahren auf der Erde wandelte, kam heute in mein Studio hinein, als Daniel hereinkam. Christ in Daniel is the hope of glory. Christus in Daniel ist die Hoffnung der Herrlichkeit. So Jesus didn't say, well actually Daniel, you just go to the studio to be with Reinhard, but I'm gonna stay somewhere else. Jesus sagte also nicht, okay Daniel, du gehst ins Studio, um bei Reinhard zu sein, aber ich werde irgendwo anders bleiben. Why do we experience a little of Jesus? Warum erleben wir so wenig von Jesus? I like like to say, we all have created our own Jesus, the Jesus that fits into our life best. Ich sage gern, wir alle haben unseren eigenen Jesus geschaffen, den Jesus, der am besten in unser Leben passt. You need to stop that. No, wir müssen damit aufhören. He's the same. Er ist derselbe. He's the same in you, that he is in me, that he is in the greatest man and woman of God, and that he walked the earth 2000 years ago. He is the same. Er ist derselbe in dir wie in mir, derselbe im größten Mann oder Frau Gottes, wie der, der vor 2000 Jahren auf der Erde wandelte. Er ist derselbe. Suche von nun an nicht mehr nach der Salbung außerhalb von dir, mein lieber Freund. Don't do it. Mach das nicht. The anointed one is the same. Der Gesalbte ist derselbe. He's the same in weak people, you know? Er ist derselbe in schwachen Menschen. The same in strong people. Er ist derselbe in starken Menschen. He expresses himself better through weak people. Er zeigt sich besser durch schwache Menschen. Wusstest du das? Why he expresses himself better through weak people? Weißt du, warum er sich besser durch schwache Menschen zeigt? Because the strong people express their strength. Weil die starken Menschen ihre Stärke zeigen. The weak people have nothing to express but Jesus, the anointed one. Die schwachen Menschen haben nichts zu zeigen außer Jesus, den Gesalbten. I'm gonna pray for the sick now. Ich werde jetzt für die Kranken beten. I have this sense that right now Jesus wants to show you that he is real. Ich habe dieses Empfinden, dass Jesus dir jetzt zeigen will, dass er real ist. So whatever you need. Was auch immer du brauchst. It doesn't matter. What your sickness is and what the doctor said to you. No, ganz egal, was deine Krankheit ist und was der Arzt zu dir gesagt hat. Jesus, the anointed one, that's the only thing that matters. Jesus, der Gesalbte, ist das Einzige, was wichtig ist. Same 2000 years ago, the same right now, and he will be the same when we live in heaven. Er ist derselbe vor 2000 Jahren, derselbe genau jetzt, und er wird derselbe sein, wenn wir im Himmel leben werden. I don't want you to connect yourself with me. Reinhard or with Daniel right now. You know? Ich möchte also nicht, dass du dich jetzt mit mir, Reinhard, oder mit Daniel verbindest. Mach das nicht. You connect yourself with Jesus, the anointed one who is in you. Verbinde dich mit Jesus, dem Gesalbten, der in dir ist. The only way you're allowed to connect yourself with me is if you connect yourself with Jesus in me. Die einzige Art, wie du dich mit mir verbinden darfst, ist, wenn du dich mit Jesus in mir verbindest. You can connect. Mit ihm kannst du dich verbinden. With me, no. Mit mir nicht. So just calm your heart. Bring einfach dein Herz zur Ruhe. Say, Jesus, you're the same. Thank you. Sage, Jesus, du bist derselbe. Danke. You live inside of me and you are the anointed one. Du lebst in mir und du bist der Gesalbte. Thank you. Danke. Thank you that you weren't any different before. You're never gonna be any different in the future. Danke, dass du nie anders warst und dass du auch in Zukunft nie anders sein wirst. Always were the anointed one and you always will be the anointed one. Du warst immer der Gesalbte und du wirst immer der Gesalbte sein. And you now live inside of me. Und du lebst jetzt in mir. So just calm your heart. Bring dein Herz zur Ruhe. Get ready to connect with the anointed one inside of you. Und bereite dich vor, dich mit dem Gesalbten in dir zu verbinden. And receive the miracle by simple faith. Und empfange das Wunder durch einfachen Glauben. Holy Spirit, you are so incredibly beautiful. Heiliger Geist, du bist so unvorstellbar schön. You are the one who opens our eyes to see the true anointed one in us. Du bist derjenige, der unsere Augen öffnet, damit wir den Gesalbten in uns sehen. Thank you for your power that is present in this place. Wir danken dir für deine Vollmacht, die an diesem Ort ist. Jesus, the anointed one, we thank you for your authority that is in this place. Jesus, der Gesalbte, wir danken dir für deine Autorität, die an diesem Ort ist. Because of you. Wegen dir. So right now I rebuke every spirit of infirmity. Deshalb weise ich jetzt jeden Geist der Krankheit zurück. Every lie of the devil. Jede Lüge des Teufels. I stand against every diagnosis every doctor has made. Ich stehe gegen jede Diagnose, die jeder Arzt gemacht hat. And I declare the greater diagnosis has been made by the anointed one. Und ich bekenne, dass die größere Diagnose durch den Gesalbten gemacht wurde. Surely he carried our sicknesses and diseases. Für wahr, er trug unsere Krankheiten und Leiden. So I command the sicknesses and diseases of the people watching to go. Deshalb befehle ich den Krankheiten und Leiden der Menschen, die Zuschauern, zu gehen. I command inflammations to go. Ich befehle Entzündungen zu gehen. I command infections to go. Ich befehle Infektionen zu gehen. I command chronic migraine to go. Ich befehle chronischer Migräne zu gehen. I command stomach ulcers to go. Ich befehle Bauchschmerzen zu gehen. Chronische Rückenschmerzen zu gehen. Somebody's healed from eye inflammation right now. Jemand wird gerade von einer Augenentzündung geheilt. I command this eye inflammation to disappear. Ich befehle, diese Augenentzündung zu verschwinden. Jetzt. I command proctitis to go. Ich befehle, Proktitis zu gehen. I command hemorrhoids to go. Ich befehle, Hämorrhoiden zu gehen. I command joints that are in pain to go. Ich befehle, den Schmerzen in den Gelenken zu gehen. I command every problem that remained from accidents to be healed right now. Ich befehle jedem Problem, das von Unfällen geblieben ist, jetzt geheilt zu sein. Sei geheilt. Ich befehle, Ohrentzündungen zu verschwinden. Nierensteinen, dass sie sich hier und jetzt auflösen. Ich setze die Kraft der Heilung durch den Gesalbten jetzt frei. Es ist alles in Jesus. Und wir setzen seine Heilungskraft frei. Leute, seid jetzt geheilt. Schau, mein lieber Freund. Es ist so fantastisch, dass Jesus sich nicht geändert hat. Was er tat, war, er änderte seinen Wohnort. Denk mal. Er hat sich nicht verändert. Er ist einfach in ein anderes Zuhause gezogen. Am Ende dieses Jahres werde ich in ein anderes Haus ziehen, aber ich bleibe dieselbe Person. Ich ziehe einfach in ein anderes Zuhause. Und Paulus oder wer immer der Autor des Hebräerbriefs war, versucht uns davon zu überzeugen, dass er sich nicht verändert hat, sondern sein Zuhause hat sich verändert. Sein Zuhause ist nun in dir. Als er auf der Erde wandelte, sagte er, Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, doch ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Er war derselbe Jesus, aber er war obdachlos. Und dann hatte er endlich das perfekte Zuhause gefunden, nachdem er sich immer sehnte. Und das Zuhause warst du. When Jesus walked the earth, he was homeless. Now he didn't move in temporarily, he moved in permanently. Als Jesus auf der Erde wandelte, war er obdachlos. Jetzt ist er nicht vorübergehend eingezogen, er ist dauerhaft eingezogen. He's not gonna move out when you fail. Er wird nicht ausziehen, wenn du versagst. He's not going to move out because you've made a mess today. Er wird nicht ausziehen, weil du heute ein Chaos angerichtet hast. He's going to remain. Er wird bleiben. You choose how comfortable you make the home for him. He chooses not to move out, even if it's uncomfortable. Du entscheidest, wie bequem du das Zuhause für ihn machst. Er entscheidet, dass er nicht auszieht, selbst wenn es unbequem ist. That's a great thought. Das ist ein großartiger Gedanke. He's not going to move out, even if it's uncomfortable. Er wird nicht ausziehen, selbst wenn es unbequem ist. So you might as well make it comfortable for him. Dann könntest du es doch vielleicht bequem für ihn machen. That he feels at home. Damit er sich zu Hause fühlt. Well. Damit er sich gut ausdrücken kann. Because he will not move out forever and ever. Denn er wird nicht ausziehen für immer und ewig. His permanent dwelling place. Es ist sein permanenter Wohnort. He's desired us as his dwelling place. Er wünscht sich uns als seinen Wohnort. So, my dear friend, mein lieber Freund, ich möchte dir eine kleine zweite Hausaufgabe geben, bevor wir unser Live beenden. Where have you tried to connect with Jesus? Wo hast du versucht, dich mit Jesus zu verbinden? Durch Menschen? Through a building that you go to once a week? Durch ein Gebäude, in das du einmal in der Woche gehst? Through reading the Bible? Durch Bibellesen? Durch Gebet. Hör zu, es ist gut, in ein Gebäude zu gehen, wo wir Jesus alle zusammen preisen, da ist nichts falsch dran. Es ist gut, eine enge Beziehung zu den Menschen zu haben, die wir lieben und mit denen wir leben. Es ist gut, zu beten und die Bibel zu lesen. Aber dein Verbindungspunkt mit Jesus ist in dir, weil er dort wohnt. Erinnere dich. Derselbe Jesus hat sich nicht verändert, sondern ist an einen anderen Ort gezogen. Für immer und immer und ewig wird er derselbe sein. So, start spending some time with Jesus in your own heart. That's your homework. Also fang an, etwas Zeit mit Jesus in deinem eigenen Herz zu verbringen. Das ist deine Hausaufgabe. Weißt du, für einige von euch wäre es buchstäblich gut, nicht um eine Religion daraus zu machen, sondern nur um eine Gewohnheit zu etablieren. Aber für einige von euch wäre es buchstäblich gut, deinen Wecker jede halbe Stunde zu stellen. Only to remind you, okay, I just quiet my heart and I say, Jesus, you and me. Oh, that's so beautiful. Nur um dich daran zu erinnern, okay, ich bringe mein Herz zur Ruhe und sage, Jesus, du und ich, oh, das ist so herrlich. It'd be good to disconnect ourselves consciously from everything around us and connect consciously with Jesus in us. Es wäre gut, uns bewusst von allem zu entkoppeln, was um uns ist, und uns bewusst mit Jesus in uns zu verbinden. Until this becomes a normal habit in a normal life. Bis das eine normale Gewohnheit in einem normalen Lebensstil geworden ist. And when you connect, und dann, wenn du dich verbindest, you say something like this. Sagst du etwas wie das. Wow, Jesus, you're the same. Wow, Jesus, du bist dasselbe. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass du jetzt in mir bist. Und dann stellst du dir vor, wie er herumgeht und die Kranken heilt. Durch dich. Stell dir vor, wie er Leben zu anderen bringt. Durch dich. Stell dir vor, wie er den Vater verherrlicht. Durch dich. Mach das einfach vielleicht alle halbe Stunde, eine Minute lang. Wir müssen es zu einem Lebensstil machen, uns mit Jesus in uns zu verbinden, der sich nie verändert hat. Wenn das deine Gewohnheit, dein Lebensstil wird, wird dein Leben Gott verherrlichen. Dein Leben wird andere Menschen berühren. Dein Leben wird ein Leben voll Frieden sein. Leute, wenn Angst an die Tür deines Herzens klopft, geh nicht an die Tür, lass Jesus in dir die Tür öffnen. Denn Jesus wird zu der Angst sagen, ich habe dich bereits besiegt, geh raus von hier. Wenn die Anklage des Teufels an die Tür deines Herzens klopft, geh nicht an die Tür. Lass Jesus die Tür öffnen. Er sagt, Teufel, du wurdest bereits besiegt und er wird sofort wieder verschwinden. Erinnere dich. Er ist in dir und er hat sich nicht verändert. Diese Wahrheit muss erzählt, gepredigt, gelehrt und gelebt werden. Ich werde dieses Live verlassen, denn ich habe schon sehr bald ein Treffen, zu dem ich gehen muss. Danke, Leute, und wir sehen euch nächsten Montag bei Fragen und Antworten mit Debbie und Elisa. See you guys. Wir sehen uns, Leute.